Dein Ernst? Hallo und herzlich willkommen bei einer niegelnagelneuen Episode von Dein Ernst. Ich bin der Migi und auch heute habe ich wieder die liebreizende Yvonne bei mir. Hallo. Und wir machen... Liebreizend. Ja, ich versuche immer so ein bisschen ein neues Adjektiv mit reinzubringen. Das sind so Wörter, die man sonst nicht so oft benutzt und die muss man einmal am Tag in seinen Wortschatz einfließen lassen. Eben. Nicht so? Wir haben uns heute was ganz Besonderes, ich habe was ganz Besonderes ausgesucht. Und zwar machen wir heute einen Ausflug ins wilde Texas, wobei das wilde Texas, du wirst es dann gleich sehen, nicht ganz so wild ist. Wir gucken heute Texas, Doc Snyder hält die Welt in Atem von Helge Schneider. Und das wird großartig, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, ich mag Helge Schneider, ich finde das super witzig, aber ich kenne den Film tatsächlich nicht und ich wusste ja bis gerade tatsächlich auch wieder nicht, was du dir ausgesucht hast. Das macht alles umso besser. Ja. Ja, du bist bereit, oder? Ich bin bereit jetzt, sehr gut, weil dann würde ich sagen, ich zähle gleich ein und dann können wir gleich starten und die Leute können mit uns gemeinsam Texas gucken. Perfekt. Gut, dann 3, 2, 1 und los. Okay. Oh, ich freue mich so. So schön, dass du den nicht kennst. Mann, ich fühle mich immer so im Zugzwang, wenn du wieder so ein Brett ausgesucht hast und dann muss ich den nächsten nachlegen. Und aber ich denke, mit den Flodders habe ich ja schon vorgelegt. Das stimmt. Das ist einfach das Allergeilste. Vor allem das Ding ist, meine Mom hat mir den Film schon gezeigt, da war ich noch ganz, ganz klein und ich habe damals wahrscheinlich vieles noch nicht verstanden, aber es ist wirklich, der hat mich geprägt, der Film. Oh Gott. Ich habe das letztes Mal auch über die Flodders gesagt. Das ist ein bisschen, das stimmt. Bisschen schwierig. Doch, er war scheiße als Pferd. Ich frage mich ja bei Helge Schneider immer, wie viel ist improvisiert und wie viel ist geplant. Ich liebe das jetzt schon. Macht mich völlig fertig. Wie die auch angezogen sind. Also diese pinke Flauschjacke, das findest du jetzt auch wieder bei H&M. Ja, das ist auch total Western, finde ich. Es wird übrigens auch gesungen in dem Film. Angelika ist auch der beste Name für ein Pferd. Fun Fact. Das erzähle ich später. Okay. Ich übertreffe das. Ich dachte, jetzt kommt irgend so was Kurzes wie meine Oma heißt auch Angelika oder so. Nee, besser. Okay, das heißt später Stichwort Angelika. Mhm. Okay. Und Pferde. Jetzt lernst du gleich seine Mutter kennen. Oh Gott. Du weißt gar nichts. Warum ist er klein? Oh Gott. Ach so, ja. Es ist alles so random. Das ist halt so typisch Helge Schneider. Ich weiß, ich liebe das. Aber ich, also. Dein Bruder wird aufgehängt. Ach so, dann kann ich ja sein Kopfkissen haben. Kopfkissen haben. Der Hut ist auch einfach so geil. Die Schuhe auch einfach. Ungefähr so gut kann ich auch Mundharmonika spielen. Ja. Nachts um 3, mein Kopf so. Ich bin auch nicht müde. Oh. Ist aber eine schöne Vorstellung, dass irgendwann nachts um 3 so ein kleiner Helge Schneider in deinem Kopf Unfug treibt. Ich fühle es gerade mega. Ja. Es hat sich ausgesiert. Ihn kenne ich auch irgendwoher. Ich weiß nicht mehr von wo, aber ich habe den definitiv schon öfter gesehen. Oh Gott. Lieber Gott. Ich mag die Vorstellung sehr, dass der liebe Gott einfach irgendein bärtiger Typ in einem Hoodie ist, der irgendwo rumsitzt in einem Wohnwagen oder was auch immer das ist. Mit seinem Klingelschild steht einfach lieber Gott. Ja. Ist schon ganz schön. Und jetzt geht der liebe Gott schlafen. Aber vielleicht ist er noch gar nicht müde. Doch, er hat das Licht ausgemacht. Vielleicht liegt er nur so da. Dieser Ohrring. Hat er nicht auch irgendwie ein Piercing im Gesicht? Die Gitarre, Alter. Oh Gott. Das ist alles so schlimm. Ich mag das auch einfach, wie sie selbst immer zwischendurch einfach lachen müssen, weil es so absurd dumm ist. Oh, das ist so geil. Das Ding ist halt, dass Helge Schneider echt ein wahnsinnig guter Musiker ist. Das wollte ich gerade sagen, der ist halt einfach wirklich krass talentiert. Und halt einfach völlig, völlig irre dabei. Ja, der kann halt echt beides. Der kann ein ganzes Programm machen, wo der nur Instrumente spielt und das richtig gut macht und dann ein ganzes Quatschding. Das ist das Schöne an Helge Schneider. Deswegen mag ich den auch so gern. Er spielt es einfach seinem Grillhähnchen da ein Gitarrensolo vor. Puh, die Gamescom-Akkreditierung ist da, Entschuldigung. Also hast okay. du deine? Ja. Sehr schön, das freut mich. Ich finde es auch schön, das jetzt live festgehalten zu haben. Du bist gerade nicht ansprechbar, oder? Doch. Ich versuche nur gerade, also ich habe halt das Gefühl, dass man gerade meinen Herzschlag in das Mikrofon wummern hört. Ich weiß, es ist total bescheuert, aber okay. Das mit dem Telefon ist so geil. Okay, ich jam gerade voll mit. Ich auch. Das ist ein scheiß Hit, Alter. Ich mag die Version auch mega gerne. Oh Gott. Hank wird gehängt. Ausgerechnet am Muttertag. Du alberne Sau, du. So dumm. Ein Portemonnaie. Ejakuliere. So dumm. Aber so gut. Mama, mach doch nicht so einen Scheiß. Ich mag das auch einfach so gerne, dass es immer diese awkward silence Momente gibt, wo du denkst, okay. Und er guckt halt immer noch, ob es regnet. Seit geraumer Zeit. Weißt du, was das Schlimme ist? Was denn? Ganz oft habe ich genau solche Momente in meinem Kopf. So ganz, so richtig dumme Momente. Dass du da stehst und sagst, ich fühle mich schlecht deswegen. Und ich guck diesen Film und denk so, nein, es ist okay sozusagen. Oh, das ist eine meiner Lieblingsszenen jetzt. Einfach mega dumm versucht, das Naturschutzgebiet-Schild zu verstecken. Einfach so. Also, ich meine, Texas liegt halt in Nordrhein-Westfalen. Ja, natürlich. So. Weiß gar nicht, was er da hat. Aber das mit diesen dummen Momenten, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Stimmt, sein Bruder. Oh, das ist hart, ey. Ja, total. Aber es sieht lecker aus. Findest du? Ja, schon. Das sah aus wie Durchfall. Ich hätte eher ein Chili gedacht. Eins wird zum anderen. Oh Gott. Chili ist quasi das buddhistischste Essen der Welt. Es wird immer wieder geboren. Tada! Ich liebe auch seine Detektividentität. Es gibt übrigens auch 2 00 Schneider-Filme auf Amazon Prime. Mega. Da kämpft er gegen seinen Gegenspieler Nihil Baxter, der auch von ihm selbst gespielt wird. Die Brille ist geil. Ja. Diese Handtasche. Die Handtasche ist mega geil. Nichts ist hier los. Oh Gott, der redet wie mein Opa. Wirklich? Manchmal. Ja. Oh Gott. Mega witzig. Was? Slow Motion. Ja, ich weiß, aber was? Ja, so funktioniert es doch, oder? Ah ja, klar. Also ich verherrliche ja hier keinen Alkohol, ne? Aber ich glaube, wenn ich jetzt einen sitzen hätte, ich glaube, ich würde sterben. Ich glaube auch. Das Ding ist halt, der ganze Film wirkt wie so eine Aneinanderreihung von Outtakes, aber eigentlich ist es wirklich der Film. Auf Wiedersehen. Wie galt Boning. Ja. Die Wendy. Allein, dass es Pferd Tarik heißt. Ja. Hast du jemals die Wendy gelesen? Ja, ich hatte eine kurze Pferdemädchenzeit. Okay. Ich hatte nie ein Abo. Ich auch nicht, überraschenderweise. Das Ding ist, ich wollte, aber meine Mutter hat es verboten. Warum? Gott sei Dank. Weil es teuer ist. Ja, okay, das stimmt. Ich dachte, aus irgendwelchen anderen Gründen. Diese Zeitschrift kommt mir nicht nach Hause. Die hat wahrscheinlich schon geahnt, dass ich nicht dauerhaft ein Pferdemädchen sein werde. Wahrscheinlich. Das könntest du halt jetzt auch nicht mehr machen. Welche Mumu? So dumm. Der sprechende Schuh. Ist der Cousin vom sprechenden Hut. Ja. Oh Gott, warum bin ich so? Der besoffene Redneck-Verwandte, der wegen zu viel Moonshine abgestürzt ist. Ja. Hättest du auch manchmal gern so einen Soundtrack für dein Leben? Ja. Also manchmal ist das auch so, weißt du, wenn du mit der Bahn fährst und dann läuft so ein geiler Taylor Swift-Song, du fährst so in den Sonnenuntergang, guckst so verträumt aus dem Fenster, so, weißt du? Ja, das ist geil. Das kenne ich. So diese Momente. Aber auch so Moment untermalend. Mitten im Leben wäre eben manchmal geil. So, also du gehst durch den Raum, aber fängt irgendwie Schneider so zu singen an. Oder vielleicht auch dramatischer. Muss nicht unbedingt Helge Schneider sein. Sagt er Rattenfurz? Rattenfurz. Ich kann das R nicht so gut rollen. Was? Aber du bist doch Österreicher. Ja, die Gene habe ich anscheinend nicht mitbekommen. Ich bin so froh, dass das hier wahrscheinlich nicht so viele Leute hören. Warum? Der war richtig gut. Ich weiß, aber es ist auch ein bisschen schlimm. Oh Gott. Ey, ich glaube, ich habe bisher nur sehr wenige Podcasts ohne Hitlerwitze aufgenommen. Also das passt schon. Sehr, sehr gute Shining-Referenz. Rattenfurz. Dass der Schuh einfach immer noch redet. Diese verdammten Edeldamen. Oh Gott. Auch eine der Szenen, warum ich dachte, es wäre ein guter Film für uns. Ich wusste schon, dass, also Furz- und Kackgeräusche ist doch genau dein Ding. Ja, und Kotzen. Ich wollte gerade sagen, Kotze hatten wir jetzt noch nicht. Ja. Oh. Oh Gott. Es ist ja nicht so, als könnte mir das nicht auch passieren. Ja. Also einfach mal so in der Saloontür stecken bleiben. Es wäre im Bereich des Möglichen. In so einer Drehtür und du rennst einfach immer im Kreis. Kommst du wieder raus. Holt mich hier raus. Oh Gott. Es ist noch viel witziger, seit du gesagt hast, der redet wie dein Opa. Achtung, Achtung, Bürger von Texas, das ist alles so dumm. Denkst du, er schafft's? Ja, wahrscheinlich ja schon, anscheinend. Oh Gott. Mann, tut mir der Popo weh. Das kommt bestimmt vom Rauchen. Ach, das ist so geil mit den vollgeschissenen Stiefeln. Boah, dieses Geräusch. Ja. Das ist ja Stuhl. Du kannst dir nicht vorstellen, wie prägend dieser Satz für meine Kindheit war. Das ist ja Stuhl. Oh Gott. Signifikanz. Hinterziehung eines Dicken. Thank you. Boah. Ich bin ja Eintopf-Freund, ne? Aber das ist gerade ein bisschen viel. Ja, verstehe ich. Hätte ich einen Schnauzer, würde ich das auch die ganze Zeit machen. Du würdest die bestimmt den so mit Daumen und Zeigefinger mal so runterreiben. Ja, ziemlich sicher. Das mache ich jetzt auch schon mit meinem Kinnbart. Schnauzer, Migi. Ja, irgendwann wird es wieder passieren. Eigentlich haben wir gesagt, wir machen das als Gruppe zur Gamescom, wenn wir vorhin schon von der Gamescom geredet haben. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass bis dahin mein Schnauzer so prächtig wird wie eurer, aber ich mach mit. Du kannst dir sonst einen aufkleben. Ja, mega, wir machen das alle. So Aufklebeschnauzer wären auch echt geil. Boah, wie Mutti da sitzt, ey. Boah. Das ist so geil. Ich glaube, das poste ich meiner Mom am Muttertag auf die Pinnwand. Hat er recht. Du bist schon voll im Groove drin. Ja, Mann. Wow, hat er gerade gepopelt und es gegessen? Ja, natürlich. Mega. Ich weiß ja übrigens echt nicht, ob der Film damals, als er erschienen ist, gut angekommen ist oder schlecht. Ich habe keine Ahnung. Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich glaube, die große Allgemeinheit hat eher gesagt, es ist riesengroßer Quatsch. Warum macht man sowas? Aber ich bin immer noch begeistert. Hm. Quatsch. Ich habe gerade geguckt, der ist von 93. Ja. Krass. Da war ich 2. Ich war aber auch nicht recht viel älter. Ich war auch erst 4. Ich glaube aber, dass mir meine Mom den schon relativ früh gezeigt hat. Es kann schon sein, dass ich den im Kindergarten noch gesehen habe. Ich wollte gerade sagen, das ist diese Früherziehungsgeschichte. Ne? Ja. Da ist etwas im Busch. Alligator, Alter, das ist wahrscheinlich verschollene Kind von Helge Schneider. Ja. Natürlich ist es Texas. Texas in Nordrhein-Westfalen. Ich verstehe auch dieses Tuch mit den Bommeln nicht, das er da unter seinem Hut hat. Ja. Das habe ich mich damals schon gefragt, was das soll. Ist das nicht sowas, was diese Scheichs und so auch alle tragen? Ich Scheiche? Weiß es Wie nicht. Ist denn die Mehrzahl davon? Boah. Die in der Wüste wohnen. Die Reichen in der Wüste. Die Reichen, die in der Wüste wohnen. Ja. Ja, kann sein. Die haben auch immer so ein Tuch. Ich weiß aber nicht, ob die Bommel haben. Doch, klar. Okay. Manche haben Bommel, manche keine. Die besonders Reichen, die haben Bommel. Die können sich auch Bommel leisten. Ich frage mich immer ein bisschen, ob sein Gesicht wohl wehtut, wenn er die ganze Zeit das so macht. Du meinst die Grimassen? Ja, diese Mund-Nase-Hochzieh-Geschichte. Das habe ich mich schon voll lange gefragt, ob wohl einfach sein Gesicht wehtut. Ich weiß es nicht, vielleicht hat es so sehr trainiert, dass die Muskeln da so stark sind im Gesicht, dass es egal ist. Komm, gib Geld. Sie hat einen Penis gemalt. Ha Nicht denken, schenken. Nicht denken, schenken. Wiedersehen. Wie einfach sein Bruder als menschliches Schild benutzt. Ich bin nicht schuld. Nö, nö. In meinem Labor. Es ist auch der einzige Weg, rauszufinden, ob die Pistole funktioniert oder nicht. Oh, der sprechende Schuh. Er wird filtriert. Im Kaffee, oder? Oh Gott. Das ist einfach ein Faden. Oh Gott. Oh well. Wie er einfach beide umgebracht hat. Was man halt so in der Wohnung stehen hat. Random Xylophon. Oh, wow. Diese Haare. Das sind quasi wir, die drei lustigen zwei. Ja. Nur, dass wir nicht so furchtbare Haare haben. Der Nasenmann. Das Fahrrad, ey. Mit der Kette auch. Wer ist der Typ? Das macht mich total fertig. Ich kenne den irgendwoher. Den mit der Latzhose. Der jetzt gehängt wird. Jetzt hängt er. Na Mensch. Der beste Alleinunterhalter der Welt. War das gerade der liebe Gott? Ja, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, der Typ, den du meinst, ja, wenn er den Besserwisser spielt, heißt Ludger Pistor. Das kann leicht sein. Und jetzt habe ich mal gerade geguckt, der hat unter anderem mitgespielt in Schindlers Liste. Okay, ganz was anderes. In dem Film, Lola Rent war mit drin. Erkan und Stefan. Casino Royale. Was? What? Ich schick dir das gleich mal. Ach, krass. Viele Tatorte. Was zum Teufel? So Knetmännchen. Den Appenarm. Wie sie alle einfach mit ihren Armen wedeln. Ja, wie bei so. Star Trek früher. Er sieht einfach aus wie jemand, den man anzeigen würde, wenn man ihm nachts begegnet. Ja. Der liebe Gott, so zieht einfach seine Keule und so ein random Ziegelstein in der Tasche. Was? Das ist so geil, wie er einfach mit dem Ziegelstein auf den Kopf haut. Aber wenn du das nächste Mal deine Handtasche packst, weißt du, was du mitnehmen musst. Ich besitze keine Handtaschen. Oh. Nur Beutel. Oh, da passt auch ein Ziegelstein rein. Dann zück ich so einen Ziegelstein aus meiner Jute. Das war in irgendeinem Alligator-Song. Ich schwöre es dir. Oh, jetzt muss ich wissen, in welchem. Oh, es wird mich nicht loslassen. Oh es nein. Ist so schön, wie er dieses Erdbeben spielt. Oh Gott. Auf Storch? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Der Nasenmann. Oh, diese ekligen Handschuhe, ne? I. So glänzend und da ist irgendwas dran und er nimmt sie einfach mit seinem Mund ab. Hat er ihm gerade einfach den Finger in die Schusswunde gesteckt. Habe ich was verpasst? Warum ist er zweimal da? Einfach so. Einfach so, ne? Es gibt viele einfach Sachen, so. Die darfst du in dem Film nicht hinterfragen. Das ist ja Nussholz. Peter. Was? Ich glaube, hier ist gerade ein Vogel gegen meine Fensterscheibe geflogen. Ja. Glaube ich. Es war irgendwas Schwarzes gerade im Augenwinkel. Und es hat ein leichtes Dünk gemacht. Zurück zum Film. Ja. Der erinnert mich so an meinen Opa, ey. Das ist mega witzig. Ist ja auch so schön, wie wenig Figuren der Film eigentlich ausgibt, weil einfach jeder drei Rollen besetzt. Ja. Aua, aua. Beste Abfuhr ever. Definitiv. Oh, der liebe Gott. Dieses Schaffell am Lenkrad. Ist wunderschön. Mega. Hatte mein Opa auch, tatsächlich. Das macht's noch viel witziger. Da werde ich den ganzen Tag einen Ohrwurm von haben. Ja, habe ich auch immer. 00 Schneider! Was? Stell mir vor, dein Opa sitzt mit Helge Schneider im Auto. Ja. Der Nasenmann. Der Nasenmann. Hast du irgendwas davon erwartet? Nur ganz kurz. Also bevor wir dann eben Talk reden, aber nur zu kurz als Abschluss. Also, ist jetzt auch ein mächtiger Cliffhanger so. Ich meine, ist er jetzt tot, der Doc Snyder? Lebt er noch? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht, ne. Ich habe auch die 00-Schneider-Filme nie gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob es vielleicht in denen dann aufgelöst wird. Ja, dann müssen wir die auf jeden Fall halt auch noch gucken. Ja, irgendwann. Irgendwann. Ja, wir können nicht die Leute so überfordern mit so viel Helge Schneider. Nein, das ist wie mit den Flodders. Das muss wohl dosiert passieren. Ja, definitiv. Ey, dieses Lied ist einfach mega. Welches, weißt du, das Lied, das jetzt gerade läuft oder 00 Schneider? Ja, alles. Also das Texas, Texas. Und er wirft dann einfach random Word rein. Und die Prärie und die Indianer und die Pferde, auf denen ich reite. Leader of Art and Deco and Schlammpampe. Dr. Helge Schneider. Oh, es ist so schön. Sondereinsatzkommando, Fast Five. Oma Tickoppel Table Cut. Friseur für Kommissar 00 Schneider. Fett durch natürlichen Verschleiß. Was? Ist so schön. Es ist so schön. Das ist wieder so ein Film, von dem ich hoffe, dass wir den ein paar Leuten näher bringen können, die den noch nicht kannten. Ja. Es lohnt sich einfach total. Du, du, du. Oh. Schon vorbei. Oh, After Credit Scene. Wie bei jedem guten Film muss es die natürlich geben. Also ob jetzt Marvel oder Schneider. Eine Terrine Daunen? Ja, das, okay. Das war's. Okay. Eine Terrine Daunen. Eine Terrine Daunen. ich bin ganz fassungslos. Ich muss mich kurz sammeln, damit ich abmoderieren kann. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich auch kurz sammeln und mal kurz Pipi. Ja, aber dann hören wir uns auf jeden Fall gleich wieder im Talk. Ah, ja, klar. Und können das alles noch mal kurz rekapitulieren, was wir gerade gesehen haben und generell ein bisschen quatschen. Ja. Wenn die Leute bis hierhin mitgehört und mitgeschaut haben, freut es mich sehr, weil es hat sich wirklich gelohnt vom Film her. Ein Traum. Wir hören uns gleich im Talk. Auf jeden Fall. Bis gleich. Tschüss.